Eben nur ein offener Sozialer, auf den man sowieso nicht mehr hört. Den Erhoben sind wir zwar egal, dass wir schlagen immer wieder auf uns ein. Denn wir sind nur eine Minderheit und das wollen wir ewig sein. Skinhead 99, wir sind wieder da. Skinhead 99, Schwerstiefel, kurzes Haar. Skinhead 99, wir stehen wieder hier. Skinhead 99, Boots and Braces, deutsches Bier. Wieder hier, Skinhead 99, Boots and Braces.